menschliche und größte menschliche Reichtum das Empfindungsvermögen ist. Und wenn man das ausschaltet, das dann überhaupt gibt es nur Sinnlosigkeit. Und nur materiellen Reichtum, instrumentellen Reichtum, sagen wir. Ausschüttet, dachte ich, gibt es nur Sinnlosigkeit.